Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dienst haben der Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, es ist Ordnung. Okay, so als werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihrer aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie da? Ja, mein Name ist Hans Meyer. Hans Meyer, Ja. Herr Meyer, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Hans Hans Meyer Mayer. Eğer, okay, Meyer. Ja. Herr Meyer, wie alt sind Sie? Ich bin ungefähr 40. Ungefähr 40. Okay, wann sind Sie Ja. genau geboren? Ja, 29.05.1985. 5. 1900. Wiederholen. 85. 85. Okay. Ja. Ja, Frau Doktor. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,70 Meter, Frau Doktor. 1,70 Meter. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ja, 78 Kilo. 78. Ja. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Müller. Herr Müller. Herr Maya, könnten Sie Ihren Geburtsdatum wiederholen sagen, bitte? Entschuldigung, ich habe falsch Ja, gegeben. 29. Okay. 5. 1985. 55, okay. Ja, Okay. 85, ja. Okay. Okay. Was führt Sie heute zu uns? Ja, Frau Doktor, Yani. habe ich Gelenkschmerzen. Mein Fußgelenk tut weh. Red Fußgelenk tut weh. Okay. Ja. Seit wann haben Sie Ja, seit Gelenk? gestern Abend, Frau Doktor, ich habe gestürzt und mein Fußgelenk umgeknickt. Zuerst, es war nicht schlimm, aber gestern Abend es wird schlimm. Ja, es ist schlimm geworden. Und jetzt, ich kann nicht belasten. Ja, Okay. es ist sehr schlimm, Frau Doktor. Haben Sie gestern gestürzt? Ja, gestern Okay. Abend. Gestern Bei, Abend. bei, beim Waldlaufen, ich laufe regelmäßig. Beim Laufen habe ich gestolpert, dann mein Sprunggelenk umgeknickt und es war schmerzhaft, aber jetzt es ist schlimmer. Okay. Sind Ihre Schmerzen irgendwohin aus? Ja, in den Wade und Zeh strahlt meine Schmerzen aus. Okay. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei ein 1 ist sehr leichte und 10 ist starke Schmerzen. Es ist schlimm, Frau Doktor. Ich kann nicht belasten. Vielleicht 8. 8. Okay. Ja. Könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder brauchen Sie sofort ein Schmerzmittel? Ja, habe ich heute Morgen ein Schmerzmittel eingenommen. Deswegen möchte ich nicht. Okay. Was haben Sie eingenommen? Welche Medikamente? Ibuprofen. Ibuprofen habe ich eingenommen. Aber nicht mehr. 800, Ja, nicht geholfen, ich kann sagen, ein bisschen geholfen. Okay. Könnten Sie Ihren Unfall oder Ihren Gestürz ein bisschen beschreiben? Haben Sie Schwindelig oder? Nein, wegen Laufen, während Laufen, ich habe gestolpert. Es gab einen Stein und ich habe gestolpert und mein Sprunggelenk umgeknickt. Okay. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Nein, aber zuerst mir war Schwindel. Beim vielleicht wegen Schmerzen, aber jetzt habe ich kein Schwindelig. Okay. Schwindelkeit. Okay. Können Sie, okay, haben Sie eine Sehstörung oder Hörenstörung? Hörenstörung, yes? Oder Nein, nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht, Frau Doktor. fühlen Sie beim Ihren Bein, rechte Bein oder rechte Fuß oder rechte Zehen, Taubheitsgefühl oder Kribben? Ein bisschen ja, ein bisschen habe ich Taubheitsgefühl wie Ameiselauf und es ist komisch, aber ja vielleicht wegen geschwollene Gelenk. Es ist schlimm geworden ya, dik geworden. Mein Sprunggelenk ist dik und es ist Okay. Ist Ihren Bein oder Ihren Gelenk Rötung oder Überwarmung aufgefallen? ja, ein bisschen rot und gibt es auch Bluterguss. Ja, außer Seite gibt es Bluterguss auch und es ist rot geworden. Rot und dunkelrot, ich kann sagen. Okay. Ist es auch überwarmt? Ja, Überwarmung? ein bisschen überwarmt auch, ja. Okay. Ich kann nicht bewegen, mein Sprunggelenk. Es ist sehr schmerzhaft. Meine Bewegung ist eingeschränkt. Ja, können Sie Ihres Bein hoben oder strecken? Nein. Ja, ich kann hoffen. Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. Können Sie Ihres Bein oder ja, Ihres Ja, Bein hoben? ich kann hochlegen, Hochlegen. aber ich kann nicht mein Sprunggelenk bewegen. Ja, okay. Ich kann nicht mein Sprunggelenk bewegen. Okay. Ja, ich verstehe. Haben Sie Übelkeit? Ja, ein bisschen. Ich denke ich wegen Schmerzen. Ein bisschen habe ich überlegt. Aber habe ich nicht erbrochen. Okay. Haben Sie eine offene oder blutende Wunde? Nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Probleme? Haben Sie Nachschweiß? Nein, denke Nein. ich nicht. Aber gestern Abend konnte ich nicht schlafen. Wegen Schmerzen. Ich habe Eispack aufgetragen. Ganz Nacht. Und ich habe mein Gelenk hochgelogen. Hoch. Aber schlimm geworden und deswegen komme ich in der Notaufnahme. Ja, haben Sie Fieber Nein, habe ich nicht. auch? Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, seit gestern Abend, ich habe nichts gegessen. Ich habe Schmerzen, Frau Doktor, es ist sehr schmerzhaft. Ja, ich verstehe, aber sie brauchen nicht eine Schmerzmittel jetzt. Aber habe ich heute Morgen eingenommen. So, das ist ja gefährlich zweimal, denke ich. Ich habe Magenschmerzen manchmal. Okay, ja, ich verstehe Sie, aber wie kann Ihre Schmerzen lindert? Deswegen habe ich diese Fragen gestellt. Aber unsere Gespräch wird sehr kurz. Nachdem diesem Gespräch, ich werde Sie ein Schmerzmittel. Haben Sie Atemnot? Nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpen oder Herzklopfen? Nein, ich habe kein Herzproblem, Herr Doktor. Okay. Haben Sie ähnliche Begleitsymptome mit diesen Schmerzen oder diese Beschwerden? Nein. Was Ja, wissen? mein Bein und Fuß tut weh. Nur mein Bein und Fuß tut weh. Ich habe keine andere Probleme Beschwerden. dazu. Ja. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie irgendwelche ja da leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ja, ich leide an Asthma. Ja, seit vielleicht 20 Jahren. Und auch leide ich an Magenentzündung, Gastritis nennt man das. Deswegen nehme ich Pantoprazol und leide ich auch an Bluthochdruck. Und Seit wann haben Sie Bluthochdruck und Gastritis? Gastritis seit 5 Jahren und Bluthochdruck seit 10 Jahren. Asthma seit 20 Jahren und mit 19 Jahren habe ich an Non-Hodgkin-Lymphoma gelitten. Ja, okay. Und wurde ich mit Chemotherapie behandelt und genau geheilt. Okay, ja, sehr gut. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, bis auf Ja, natürlich. so. Natürlich, Frau Doktor, ja natürlich Welche? nehme ich Norvasc nehme ich 10 Milligramm täglich einmal und iki Norvasc Morgens oder abends? morgens Morgens, okay. morgens ich nehme Aspirin 100 Milligramm und ich nehme einen Spray auch. Berodual Spray. Berre Berodual, ya. Tuar. Ya ve wegen Asthma und ich nehme manchmal Loratidin Tablet. Loratidin tablet. Ya. Valbedar. Ya Okay. manchmal nehme ich. Frühling, besonders im Frühling nehme ich. Haben Sie Allergie? Ja, ich habe Pollenallergie, Frau Pollenallergie. Doktor. Ja, ich verstehe. welche Dosierung nehme Pantoprazol ein? Bis 20 Milligramm. 20. 20 Milligramm morgens. Ich nehme nüchtern. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, Frau Doktor, ich habe alle Impfungen gehabt. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, vor 4 Monaten war ich im Urlaub in Spanien. Spanien. Ja. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie gerne wandern und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, mindestens dreimal pro Tag, pro Woche laufe ich und ich mag Natur, Frau Doktor. Ich laufe, wandere, klettere, mache ich alle Okay. Natursport. Hermaya Rahunzi. Ja, ich rauche gerne. Wie oft rauchen Sie? Und Wie oft? welche Jeden Sigaretten? Tag rauche ich. Jeden Tag wie viel Zigaretten rauchen Sie? Ja, ein Schachtel Ein Schachtel. ungefähr. Ein Schachtel rauche ich, ja. Seit wann rauchen Sie? Seit 15 Jahren rauche ich. 15. Ja. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Nein, ich trinke kein Alkohol. Haben Sie getrunken oder nie? Nie. Ja, einmal vielleicht. Ich erinnere mich nicht, als ich im Gymnasium war. Ich habe Okay. probiert, aber ich trinke nicht. Okay, sehr gut. Und hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, nein, habe ich nicht. Ich bin Lehrer, Frau Doktor. Ich Das. hab keinen Kontakt mit Drogen. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ledig. Ja, Leben Sie ich bin. allein oder haben Sie einen Ich lebe Partner oder allein. Ich lebe allein? Okay. allein. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin allein, Frau Doktor. Ich bin. Okay. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ja, mein Vater an Herzinfarkt vor 5 Jahren gestorben Fünf und Jahre. fünf Jahre. Und Ja, mein, sehr. ich Okay. verstehe nicht. Es tut mir sehr leid zu hören. Ja, meine Mutter ja ist wegen einem Autounfall, als ich Kind war, gestorben. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Er hat auch Bluthochdruck. Okay. Ist Wurde das die genetisch, Frau Doktor? Ist Bluthochdruck ist genetisch oder? Ja, Bluthochdruck kann genetisch erblich. Und wurden Sie schon einmal operiert? Ya, vor 3 Jahren wurde ich wegen menisküs Erkrankung operiert. Okay. Menisküs Okay, ja, ich verstehe. Noch etwas? Riss. Nein, nur einmal wurde ich operiert. Hermaya. Und habe ich keine Kopfverletzung, Frau Doktor, wenn ich gestürzt habe? Ich habe keine Kopfverletzung. Okay. Okay, welche Seite haben Sie gestürzt? Auf dem Kopf? Welche Seite? Ja, Ja, oder welche Seite? Rechts Seite. Rechtsseite, auf dem Arm, auf dem Hüfte oder? Nur mein Sprunggelenk umgeknickt und ich bin gestürzt. Okay. haben Sie andere Körperregion Schmerzen? Ja, Misal. in der Wade habe ich Schmerzen im Fußsehen und besonders im Sprunggelenk. Okay. Ja, ich verstehe, Herr Mayer. Ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, das ich wissen sollte, oder haben Sie Fragen an mich? Ja, ist das gefährlich, Frau Doktor? Ich bin sportlich und muss ich ja operieren oder? Ja, deshalb kann ich Ihnen leider noch keine Antwort geben. So als müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wir werden alle notwendigen Untersuchungen durchführen. Und ich werde Sie wie möglich es wie es möglich schnell helfen. Okay, Frau Doktor. Danke Ihnen. Ja. Oh. Ich Gut. habe ein paar Fragen. Bitte schön. Haben Sie beim Stuhlgang oder Wasserlassen Probleme? Nein, nein, habe ich kein Problem beim Wasserlassen oder Strömung. Haben Sie auf dem Kopf hingefallen? Nein, nein, nur mein Sprunggelenk verletzt und ich habe ja groß oder stark Schmerzen jetzt und geschwollen. Es ist Haben Sie einen Helm getragen beim Unfall? nein, ich bin gelaufen wegen Ja, ich verstehe. Ja, ja. ja. Danke. Danke schön. Könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind diese Schmerzen drückend, ziehend oder Ja, ich habe Drückgefühl und das ist stechend, ich kann sagen. steigende Schmerzen? Stechend und drückend. Ich habe Drückgefühl. Okay. Okay, alle wichtigen Fragen wurden gestellt. Wenn Sie möchten, können wir anfangen. Bitte schön. Okay, Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Der Patient heißt Hans Meyer, ist 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und wiegt 78 Kilogramm. Herr Meyer stellte sich heute bei uns wegen seit gestern Abend drückende, stehende, zunehmender, drückender, gelenkschmerzen, linksseitiger Gelenkschmerzen mit Ausstrahlung linken Fuß und linken Zehen vor. Die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen sei gestern Abend aufgetreten und hatten mit der Zeit schlimmer mit der Zeit verschlechtert. Der Patient berichtete die Schmerzen ist nur besonders beim Patienten Sprunggelenk. Ja, okay. Also wie ist der Unfall passiert eigentlich, Ja, Frau Doktor? wenn der Patienten im Wade laufen, wenn der Patienten im Wade laufen, hat er gestürzt auf der linken Seite. Er hat umgeknickt, dann auf der linken Seite hingefallen. Ist er nach innen oder nach außen umgeknickt? Ja, ich habe diese Frage nicht gestellt. Aber Okay. bei der körperlichen Untersuchung kann ich fragen. Okay. Ihnen, okay. Okay. Und der Patient habe der Patient hat geschwollene der Patient hat Ödeme und Rötung und Überwärmung beim IRNA. Nein. Beim IRNA Arm oder? beim Sprunggelenk. Sprunggelenk, okay. Sprunggelenk. Okay. Ja. Der Patient, die Frage nach Vertigo, die Frage nach Vertigo, Vertigo erbrechen oder Bewusstverlust sein, wurden verneint. Der Patient hat 600 Milligramm Ibuprofen zu Hause eingenommen und das hat ihm ein bisschen geholfen. Okay. Başka da bir şey. Und in der vegetativen Anamnese ergaben sich und der die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie. Der Patient Insomnie. Anfallerkrankungen leider er seit 5 Jahren Gastritis, seit 5 Jahren an Gastritis, seit 20 Jahren an Asthma, seit 10 Jahren an arterielle Hypertonie und bei der Patienten wurde im Alter von 19 Jahren Non-Hodgkin-Lymphoma bekannt und er hat mit Chemotherapie behandelt und der Patient nimmt regelmäßig 20 Milligramm Pantoprazol morgens 10 Milligramm Norvax morgens und 100 Milligramm Acetylsalicylsäure ein und bei Bedarf er benutzt Berodual Spray gegen Asthma und Lorazepin Tablet bei Bedarf. Er ist vor 10 Jahren wegen Meniskus eine Operation durchgeführt werden. Er ist vollständig geimpft und Reiseanamnese ist unauffällig. Er ist Lehrer er ist ledig und lebt allein, hat keine Kinder. Er arbeitet als Lehrer und ein Schachtel Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren, seit 15 Jahren und er trinke keinen Alkohol und Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese wird angegeben, sein Vater ist vor 5 Jahren ein Myokardial Infarktus verstorben und ihre Mutter wegen einen Autounfall verstorben. und seine Mutter ist wegen einem Autounfall verstorben. Er hat einen Bruder und er leidet an arterieller Hypertonie. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Sprunggelenkfraktur dafür sprechen Bewegung angeschränkt Bewegung angeschränkt und die Hautfarbänderung Umgebung Gelenk. Das ist der Fachbegriff für diese Farbveränderung. Ja, ich weiß. Hämatome, ja, Hämatome. Genau. Hämatome. Hämatome. Und Dalar, Kalar, ja, nein, Hämatome und Bewegung angeschränkt. Bewegung, Einschränkungen, ja? Genau. Bewegung angeschränkt, Kribben, Diese Symptome sprechen für eine Gelenkfraktur. Und zur Abklärung der Beschwerden sollten die als Differentialdiagnosen kommen in Betracht. Prellung, na Prellung, Prellung, ich weiß nicht, oder eine Wandprellung oder Bandriss können wir sagen, ja, Bandriss Bandriss, oder Bandruptur. Bandruptur, ja, Struktur und eine Enlokasyon, nein. Okay, als Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Der Patient stationäre Aufnahme vital Parameter überwachen und Zugang legen um die ausreichende Flüssigkeit und ein Schmerzmittel verabreichen, um die Stabilisierung zu verlegen. Danach werde ich eine Röntgenaufnahme des Gelenk veranlassen, um die meine Verdachtdiagnose bestätigen oder die andere mögliche Pathologien auszuschließen. Gegebenenfalls würde ich ein CT veranlassen. Würden Sie ein MRT durchführen? Ja, MRT kann denken, aber in diesem Fall die Patienten aber MRT kann ein bisschen mehr Zeit dauern. Und wir planen eine MRT-Röntgen Deshalb Röntgen oder CT können wir eine schnelle Antwort. Okay, also warum kann eine MRT wichtig für diesen Patienten? Warum? MRT zeigt uns alle Weichgewebe Zustand. Deshalb beim Fraktur und eine Fraktur kann verschiedene Verletzungen machen. Deshalb ich würde die andere Pathologien im Weichgewebe, zum Beispiel Tendon oder Band, Ligament sehen. Deshalb kann ich eine MRT denken. Ja. Okay, also haben Sie es schon gehört, also haben Sie schon DMS gehört bei der körperlichen Untersuchung? DMS. Körperliche Untersuchung. Ja. Nein, was meinen Sie? Also DMS-Untersuchung ist sehr wichtig bei diesen Patienten, ja? Also Durchblutung, Motorik und Sensorik. Sorry. Ja, Ja. natürlich. In diesem Patienten bei der körperlichen Untersuchung, die neurologische Untersuchung ist wichtig, ja. Und ich habe schon gesagt, dass Durchblutung sehr wichtig auch ist. Warum? Blutung. Durchblutung, genau. Der Patienten kann eine Schock. Ja. Nee, also ich meine, würden Sie die periphere Pulse abtasten bei diesen Patienten? Ja, natürlich, natürlich. Ich würde Tibialis posterior und anterior tibialis pedis nein abtasten. Genau. Anterior Ja. popliteal auch ich würde abtasten. Okay. Und ich würde alle Reflex kontrollieren auch und ich würde Parästhesien oder Hypostasien oder eine Hypostasien beurteilen. Okay, welche Therapiemöglichkeiten haben Sie bei diesem Patienten? Sie Okay. haben schon den Patienten stationär aufgenommen und dann? Stationär aufgenommen und eine orthopädische Konsil anfordern. Dann sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Eine Operation planen. Okay, vor der Operation, was machen Sie zuerst? Zuerst, ich würde dem Patienten Analgetika verabreichen und ich würde die Stabilisierung des Gelenks machen oder ich würde das Gelenk stabilisieren. Und ja, stabil. Ja, also Schonung, Kühlung, ja, und Hochlagerung. Also sind sehr wichtig bei diesen Patienten, genau. Schmerzadaptierte Analgesie, Sie haben schon gesagt. Ja. Und dann Operation. Kennen Sie die Methode, Operationsmethode bei diesen Patienten, oder? Biosynthese, Sie meinen, oder? Nein. Ja, genau. Ja, mit Metallen, oder? Ja. Ich habe eigentlich habe ich nicht die Detailwissen. Okay. Wissen. Gut, das ist genug, ich glaube, ja. Okay. Dankeschön, Herr Obers. Ja, gerne. Telefon hocam, kaydı durdurabilir misiniz hocam? Tamam. Durdu mu? Anlamadım ben ama. Durmadı hocam. Yukarıda. Hallo, Herr Oberarzt. Mein Name ist Erdem. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und würde ich den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Herr Hans Meyer. Hans Meyer ist 14 Jahre alt und 1,70 Meter groß und 78 Kilogramm schwer. Herr Meyer stellte sich heute bei uns wegen seit gestern bestehender, drückender, stehender rechtzeitige gelenk Schmerzen vor. Der Patient berichtet, dass der Patient über einen Stein gestolpert hat. Über einen Stein gestolpert hat. Die Schmerzen, seien in der Verlaufszeit immer schlimmer geworden. Die Schmerzen wurde mit 8 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Die einmalige von 600 Milligramm Ibuprofen habe ein bisschen Verbesserung gebracht. Ein bisschen Verbesserung. Ein wenig. Ein wenig oder ein Ein bisschen. wenig Ein verbesser. wenig Verbesserung gebracht. Die Schmerzen würden Unterschenkel ausstrahlen. Der Patient klagte über Hypästhesie, Parästhesie, Rötung, Hämatom, Ödema, eingeschränkte Bewegung bei getroffene Stelle. Die Frage nach Kopfverletzung, Synkop und Emesis wurde verneint. Die vegetative Anamnese sind folgende bekannt. Inappetenz, Insomnie, Nausea. Die Frage nach nach Schweiß, Emesis, Dyspnoe, Sinkop und Takikardi wurde verneint. Vorerkrankungen nannte seit 20 Jahren bestehende Asthma, seit 5 Jahren bestehende Gastritis, seit 10 Jahren arterielle Hypertonie, seit zehn Jahren Non-Hodgkin-Lymphoma die mit Chemotherapie behandelt wurde. Vor 3 Jahren wurde bei den Patienten eine Menisküsriss Operation durchgeführt. In bezüglich der Medikation nimmt er Pantoprazol 20 Milligramm einmal täglich und Norvasc 10 Milligramm einmal täglich, Aspirin 100 Milligramm, ein Spray wegen Asthma heißt Berotval und bei Bedarf Loratadin ein. Entschuldigung, er reagiert allergisch auf Pollen. Sie rauche ein Schachtel täglich Zigaretten seit 15 Jahren. Sie trinke keine Alkohol. Sie oder er? Entschuldigung, er trinkt keine Alkohol. Drogkonsum wurde verneint. Drogkonsum wurde verneint. In bezüglich der Familienanamnese teilt er mit, dass Vater an Myokard vor 5 Jahren an Myokard-Infarktus gestorben ist. Die Mutter hatte einen Autounfall und deswegen ist sie gestorben. Der Bruder hat eine arterielle Hypertonie. Er treibt regelmäßig Sport, wie zum Beispiel Laufen, Wandern. Er ist ledig und er lebt allein und hat keine Kinder. Ich gehe von einer Verdachtsdiagnose auf Gelenkfraktur aus. Dafür der Patienten typische Symptome dafür ausweist. Der Patient hat Schwellungen, Hämatome, Kola, eingeschränkte Bewegung im rechten Fußgelenk. Oder Schuppengelenk. Schuppengelenk, Entschuldigung. Schuppengelenk. Und er hat einen Unfall. Der Patient hat über einen Stein gestolpert. Da spricht für Gelenkfraktur. Um meine Entschuldigung als differenziell Diagnose als differenziell Diagnose kommen Frakturen und TVOT im Betrag. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten stationäre stationäre aufnehmen, würde ich zuerst die Vita-Parameter überwachen. Dann würde ich ein körperliche Untersuchung durchführen. Beide körperliche Untersuchung achte ich darauf, der Patienten arterielle Pulse abtasten oder Abtasten. abtasten. Und außerdem achte ich darauf, ob Schwellungen, Rötung, Hämatom, Kola, offene Wunde, in betroffene Stelle sowie andere körperliche Teile gibt. Neben körperliche Untersuchung wären eine Laboruntersuchungen sinnvoll, um den Patienten umfassender zu diagnostizieren. Dabei würde ich Kleinblutbild, Gerinnungsparameter, Entzündungsparameter, CRP und Edema bestimmen lassen. Danach würde ich ein Röntgen des Gelenks und Unterschenkel veranlassen, um mögliche Fraktur genau zu beurteilen. Gegebenenfalls bei fraglicher Fraktur würde ich eine CT des Gelenk veranlassen, um Gelenk Fraktur genau zu beurteilen und eine Operation zu planen. Wenn es nötig ist, würde ich ein MRT durchführen, um weiße Gewebe und andere Probleme zu beurteilen. Sollte ich meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, würde ich folgende Therapiemaßnahmen durchführen. Ich werde zunächst dem Patienten eine Venözugang legen und Flüssigkeit und Analgesik einleiten. Danach würde ich eine orthopädische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Wenn es nötig, würde ich eine orthopädische Konsil anordnen, um eine mögliche Operation zu optimieren. Wenn Sie mit dieser Einweise einverstanden sind, werde ich mit der geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberarzt. Herr Kollege, in welcher Situation möchten Sie MRT? Wenn ich eine weiß Gewebe zu beurteilen oder Hocam bağ doksuna söyleyemiyorum. Wenn Sie keine Fraktur diagnostizieren, möchten Sie Weichgewebe Probleme ausschließen Ja, Ausschließen, oder Geist haben. Ja. diagnostizieren. Ja. Würden Sie in diesem Fall Duplex-Sonografie Ja, düşünen? Sie haben recht, Herr Oberast. Gefäße der Beins und gelenk zu beurteilen, würde ich eine Duplex-Sonografie durchführen. Haben Sie Vermutung, in welche Knochen gebrochen? Tibia, Fibula. Ich vermute Fibula-Knochen. O da Tibia. Ich bin nicht sicher, Herr Fraktur. Bayaz. Ich habe nicht gehört. Wiederholen. Lateral Malleol oder innen Malleol Fraktur. Ist es möglich? Ich verstehe. Gibt es andere Behandlungsmethode ohne Operation? Ja, ich weiß, gibt es eine Methode, aber ich erkläre nicht mit Deutsch. Alçama nasıl bilmiyorum hocam. Mit Gips behandelt. Mit Gips. Gips Gips. Evet. behandelt. Ja, danke schön, Herr Oberarzt. Und empfehlen Sie in diesem Fall eine Krankschreiben? Ja, natürlich. Ich empfehle den Patienten mindestens 6 Wochen krank schreiben. Ja. Kontrollieren Sie Tetanusimpfungen in diesem Fall? Ja, Sie haben recht, Herr Oberast. Ich muss Tetanus-Impfung kontrollieren. Ja, aber ich muss gefragt den Patienten, ja. Wenn der Patient offene Wunde haben, Ja. müssen wir bei dem Patienten Frage stellen. Hat der Patient Kopfverletz? Nein. Die Oberärztin hat gesagt, der Patient hatte keine Kopfverletzung, ja. Oder andere Körperteile Verletzung hatte ja? Frau Arztin hat gefragt, aber ich weiß, der Patient hat keine andere Verletzungen, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Kollegen. Danke schön, Herr Berast. Wir treffen morgen wieder. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. Und ich auch. Danke. Yarın 18'de yazmışlar arkadaşlar şeyde. Şule Hanım, müsait misiniz 18'de? Ben Bizde müsaitim hocam. büyük grubun bazen 18'de oluyor ama yarınki şeye bir bakayım ben yine. Saat kaçta derler? 18'de derlerse başka bir saat almam zaten. Evet, 18.20. 6'da Hayko Hoca'nın dersi görünüyordu da. Bilmiyorum 6'da varsa o zaman 6'da şey yapamayız. ama. 7. 7'yi alalım hocam. 7 diyelim. 7 desek daha uygun olabilir. Benim gündüzde biraz işim var. Hı. 6-7 değilim. Tamam. 8'de onların yoksa 7'de yaparız. 7'de yaparsak tek Şule Hanım şey yapar. Poşetlik yapar. 8'de tekrar ders varsa. Yarın ders yokmuş hocam. Sadece Hayko görünüyor diye yazmış Mahmut Hoca. Tamam bakarız biz. Bir ilana çıksınlar şeye. Süre olursa ben yaparım Ona hocam. göre. Olmazsa şeye Ona geçelim. göre ben sorarım özelden de arkadaşlara 19 uygun mu diye. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Tamam. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi Baba bakın. sen bir çıkma, bir 2 dakika bir şey konuşalım. Orada mısın? Mustafa'ya mı dediniz? Evet, Mustafa'ya dedim de Mustafa görünüyor ama ses soluk yok. Sayın hocam, ben seni telefonla ararım. Tamam Çıkalım. tamam olur. Telefonla görüşelim. Hadi hayırlı Zaten akşamlar. hayırlı Görüşürüz. akşamlar. Bu kayıt durumunda stop tuşuna basmanız lazım. Pauza değil de.